Mickey, if he would speak a little this morning, because it's Father's Day. Ich habe den Michi gebeten, ob er vielleicht ein bisschen was sagen kann, weil heute Vatertag ist. Yeah. Guten Morgen, Gemeinde. Good morning. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich spreche nicht als Vater zu euch. For those who know me, I'm not speaking to you as a father. Sondern als Sohn. But as a son. Und ich will noch ganz gern kurz beten. And I would like to pray. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen schönen Tag. Heavenly Father, we thank you for this beautiful day. Ich danke dir, dass wir heute unsere Väter ehren dürfen. And thank you that we can honor our fathers today. Und ich bitte dich, dass du sie heute ganz besonders segnest. And I pray that you would bless them very special today. In Jesu Namen, Amen. In Jesus' name, Amen. Gut, wie Pastor Rob mich gebeten hat, etwas heute über meinen Vater zu erzählen. When Pastor Rob asked me to say something about my dad, habe ich mich halt intensiv mit Vaterschaft beschäftigt. I was thinking a lot about fatherhood. Und mir ist dabei erst klar geworden, welche große Möglichkeit und welche große Verantwortung auf euch Vätern liegt. And it was really made aware to me what kind of responsibility you have as fathers. Und zwar könnt ihr wie niemand sonst auf der Welt Gott in dem Leben eurer Kinder repräsentieren. Because you, like nobody else in the world, represent God to your children. Und ich glaube, dass ihr das Bild, das eure Kinder einmal von Gott haben werden, dass das durch niemanden so geprägt wird wie durch euch. And the picture that you have of the Father, nobody else will be as influenced as your children through you. Und vor ein paar Jahren, da habe ich mal mit einer Bekannten über Gott gesprochen. A few years ago I talked with a friend about God. Und sie hat mir gesagt, dass was sie am meisten an Gott stört, she said, what bothers her the most about God, ist, dass Gott von sich selbst als Vater spricht. That he speaks of himself as father. Und der Grund dafür ist einfach, dass ihre Beziehung zu ihrem weltlichen Vater kaputt war. And her reason was that her relationship to her earthly father was not good. Und ich möchte euch heute ein bisschen was von meinem Vater erzählen und wie sein Leben mein Gottesbild geprägt haben. And I would like to tell you a little bit about my dad and how his picture has influenced my picture of God. Und dazu habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht. Markus, können wir die PowerPoint schon starten? And so I brought a few pictures. Okay, also das ist, wie man schwer erraten kann, mein Vater. It's hard to guess, but that's my father. Und zwar wurde er 1954 geboren. He was born in 1954. Genau, und darunter seht ihr auch seine Eltern. And those are his parents. Und die waren genau in der Generation, die noch voll das Ende des Zweiten Weltkriegs miterlebt haben. And that was the generation that experienced the end of the Second World War. Meine Oma, die ursprünglich aus Berlin war, die musste My grandmother, who was originally from Berlin, sie musste mit ihrem Fahrrad runter nach Kärnten flüchten, um der russischen Streitmacht zu entkommen. She had to ride her bicycle from Berlin to Kärnten to escape the Russians. Und dort hat sie dann meinen Großvater kennengelernt. And there she got to know my grandfather. Mein Großvater hat als Arzt beim österreichischen Bundesheer gearbeitet. And he worked as a doctor in the Austrian Army. Und so ist mein Vater an einer österreichischen Kaserne groß geworden. And so my father grew up in an Austrian military base. Genau. Barracks. Und wie ihr euch vorstellen könnt, war dementsprechend seine Erziehung sehr, sehr streng. And as you can imagine, his upbringing was very strict. Können wir das nächste Bild kurz haben? Und zwar jetzt nur um ein Beispiel zu nennen, allein, dass er seine Haare etwas länger tragen durfte als der übliche Bundesheer-Haarschnitt. And just to give an example, he could wear his hair a little bit longer than the normal army cut. So wie auf dem Bild hier. As you can see here. Wurde er von den Familienurlauben ausgeschlossen. Es gab noch ein paar andere Sanktionen auch gegen ihn. Because he wore his hair longer, he was not allowed to go on the family vacation. And there were other sanctions placed upon him. Ja, und das ist nur ein kleines Beispiel. And that's only a little example. Und ich bin meinem Vater sehr, sehr dankbar, dass er dieses Übermaß an Strenge. And I'm very thankful that with this overemphasis on strictness. Dass er das nie an mich weitergegeben hat. I'm very thankful that he didn't transfer this to me. Und obwohl man sagen muss, hat sich erst sehr spät bekehrt. And actually he got saved later in life. sehe ich da doch gewisse Prinzipien, die man direkt in der Bibel finden kann. But he still lived out principles of the Bible. Und zwar steht in Epheser Kapitel 6, Vers 4. It says in Ephesians 6, Verse 4. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht. You fathers, do not provoke your children. Sondern erzieht sie nach den Maßstäben und Ermahnungen des Herrn. But raise them up according to the standard of the Lord. Und ich kann mir vorstellen, als Elternteil ist es irrsinnig leicht, dass man sein eigenes Päckchen, was man von seinen Eltern bekommen hat, and I think that it's very easy to just bring with us the baggage that we've inherited from our fathers, das einfach auf die Kinder überzustülpen, egal ob das Sinn macht oder nicht, and to just give it to our children whether or not it makes sense. Aber bei meinem Vater hatte ich zumindest während seiner Erziehung, obwohl er streng war, and but with my father, although he had such a strict upbringing, hatte ich immer den Eindruck, dass er mich respektiert und dass er mir vertraut. I always had the impression that he respected me and that he trusted me. Können wir die nächste Folie haben? Und hier, wie ihr auf diesen Bildern sehen könnt, konnte mein Vater immer noch sein Leben voll genießen. And as you can see, my dad could really enjoy his life. Und er hat auch seine Urlaube nachgeholt. And he caught up on his missed vacations. Nächstes. Vor über 30 Jahren hat dann mein Vater meine Mutter kennengelernt. And 30 years ago, my dad and mom got to know each other and they got married. Genau, und ein paar Monate später haben sie dann schon geheiratet. A few months later, they got married. Und sind dann als Ehepaar runter nach Libyen gegangen. And as a couple, they went to live in Libya. Und dort haben sie in der österreichischen Botschaft gearbeitet. And they worked in the Austrian embassy. Und die Zeit in Libyen, anders als jetzt, war damals sehr schwierig. And the time at that time in Libya was very difficult. Eines Tages, als sie von der Arbeit nach Hause gekommen sind, one day when they came, as they were coming home from work, mussten sie feststellen, dass in der Wohnanlage, wo sie gewohnt hatten, they recognized that where they lived, dass sämtliche Wohnungen vom Staat konfisziert worden waren und neu verteilt worden waren. Also du bist nach Hause gekommen und jemand anderer hat in deiner Wohnung gelebt. Oh, they saw that some of the apartments, they were confiscated and new people were put in the apartment, so you could come home and somebody else was living in your apartment. Das war in allen Wohnungen so, außer in ihrer. This happened in all the apartments except for theirs. Und sie wissen nicht warum. And they don't know why. Aber im Nachhinein betrachtet weiß ich warum. But as I look back, I know why. In Römer 5, Vers 8. In Romans 5, 8. Da steht, dass Jesus für uns starb, als wir noch Sünder waren. It says that Jesus died for us while we were yet sinners. Und ich weiß genau, dass Gott sie schon beschützt hat, auch obwohl sie noch nicht mit ihm gegangen sind. And I know that he protected them back then, even though they didn't know him yet. Bitte nächstes Bild. Man sieht auch weiterhin, dass sie trotz all dieser Schwierigkeiten auch eine gute Zeit hatten in Libyen. And as you can see, although life was difficult, they had a fun time in Libya. Und gute Freunde. And they were good friends. Die nächste Folie. Und seit 1982 waren die beiden nicht mehr allein. And since 1982, they were not alone anymore. Meine Geschwister und ich, wir bekamen immer sehr viel Liebe und sehr viel Geborgenheit von meinen Eltern, besonders auch von meinem Vater. My siblings and I, we got a lot of love from our parents, especially from my dad. Genau, kannst du das nächste Bild machen? Also es ist nicht unbedingt, also man kann es sich schon gut vorstellen, denke ich. And you can imagine. Bitte noch ein Bild weiter. Und dann erst vor 7 Jahren war es soweit, wie meine Familie sich wirklich erst bekehrt hat und angefangen hat, mit Gott zu gehen. And 7 years ago, my family all got saved and started to walk with the Lord. Und langsam ist alles dahin gekommen, wo Gott unsere Familie hingeführt hatte und auch mein Vater. And slowly God brought us to where he wanted us and also with my dad. Um jetzt meine Beziehung zu meinem Vater und sein Leben zusammenzufassen. And to just describe the life that I have with my father. Ich kann mich nicht an jedes Geschenk erinnern, das ich je von meinem Vater bekommen habe. I can't remember any gift that I got from my dad. Oder wo wir schon überall gemeinsam waren. Or where we were together. Oder all die Dinge, die wir gemeinsam unternommen haben. Or all the things that we did together. Aber woran ich mich erinnere, ist, dass ich immer zu ihm kommen durfte. But what I remember is that I was always allowed, I could always come to him. Und ich erinnere mich auch, dass er mir immer geholfen hat, wenn ich nicht weitergekommen habe. And I remember that he always helped me when I couldn't go further. Und ich erinnere mich genauso auch daran, dass er immer für mich da war, wenn ich ihn brauchte. And I also remember that he was always there when I needed someone. Und wenn ich meinem Vater für eine Sache danken muss, dann unbedingt dafür, dass er mein Bild von Gott auf diese Weise geprägt hat. And if I could thank my father for one thing, it would be that he showed me who God was. Und ich bitte euch Väter, dass ihr eure Kinder nicht mit Geschenken überhäuft oder mit tollen Urlauben. And I really ask you fathers that you don't give your children only nice gifts or nice vacations. Sondern baut diese Erinnerungen in euren Kindern auf. But really build up this inner relationship with your children. Okay, danke für eure Aufmerksamkeit. Thank you. That was nice, wasn't it? Das war schön, oder? I want to talk about our Heavenly Father today. Wir wollen heute über unseren himmlischen Vater sprechen. Let's pray. Und beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We look to you this morning. Wir sehen auf dich heute Morgen. That you would reveal yourself to us. Und bitten, dass du dich uns offenbarst. In this message. In dieser Botschaft. Thank you for who you are. Danke für wer du bist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I want to read a verse from 2 Corinthians. Ich möchte gerne einen Vers lesen aus dem 2. Korintherbrief. Chapter 6. Und zwar 2. Korinther Kapitel 6. It's in verse 18, but we'll start with verse 16. Also es beginnt in Vers 18, der Vers, den ich verwenden möchte, aber wir beginnen 2. Korinther 6, 16. And what union can there be between God's temple and idols? Und welchen Zusammenhang kann es geben zwischen Gottes Tempel und Götzenbildern? For we are the temple of the living God. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. As God said. So wie Gott gesagt hat. I will live in them and walk among them. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln. I will be their God. Und ich werde ihr Gott sein. And they will be my people. Und sie werden mein Volk sein. Therefore, come out from among unbelievers. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus. And separate yourself from them, says the Lord. Und sondert euch ab, spricht der Herr. Don't touch their filthy things. Und rührt Unreines nicht an. And I will welcome you. Und ich werde euch annehmen. And here's our verse. Und hier ist unser Vers. I will be your father. Und ich werde euch ein Vater sein. And you will be my sons and daughters. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein. Says the Lord Almighty. Spricht der Herr, der Allmächtige. I want you to turn with me to Matthew chapter 6. Und das hätte ich gern, dass ihr auch noch ins Matthäus-Evangelium geht, Kapitel 6. And I want to read from verse 5. Und dort möchte ich von Vers 5 anlesen. When you pray, don't be like the hypocrites who love to pray publicly on street corners and in synagogues where everyone can see them. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten. I tell you the truth. Ich sage euch die Wahrheit. That is all the reward they will ever get. Sie haben ihren Lohn dahin. But when you pray, wenn du aber betest, go away by yourself and shut the door behind you. So geh in deine Kammer und mach die Tür hinter dir zu. And pray to your father in private. Und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Then your father who sees everything will reward you. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. When you pray, don't babble on and on as people from other religions do. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. They think their prayers are answered merely by repeating their words again and again. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Don't be like them. Seid ihnen nicht gleich. For your Father knows exactly what you need, even before you ask Him. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Pray like this. Betet nun so. Our Father. Unser Vater. In heaven. Der du bist im Himmel. Hallowed be thy name. Geheiligt werde dein Name. Let's just stop right there. Hier wollen wir aufhören. I will be your father. Ich werde euer Vater sein. And you will be my sons and daughters. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein. Says the Lord Almighty. Sagt der Herr, der Allmächtige. When you think of the word Almighty, what do you think of? Und wenn du das Wort Allmächtiger hörst, an was denkst du da? I want to show you the largest star in our galaxy. Und ich möchte euch gerne den größten Stern zeigen, den es in unserer Galaxie gibt. In Psalm 33 it says that God breathed the stars into existence. Im Psalm 33 heißt es, dass Gott die Sterne in Existenz gehaucht hat. We know in John chapter 1 that all things that exist were created through Christ. Denn in Johannes Kapitel 1 steht ja auch, dass alles, was geschaffen ist, wurde durch Christus geschaffen. And we can nod theologically and say, I know that. Und wir können natürlich theologisch dazu nicken und sagen, ja, das weiß ich. But to even begin to comprehend it is impossible. Aber auch nur anzufangen, das zu verstehen, es ist eigentlich unmöglich. And this is our word holy. Und das ist dieses Wort heilig. You know, like the highest word in the human vocabulary. Also eigentlich das höchste Wort, das es im menschlichen Vokabular gibt. That we could describe something with is the word glory. Also das höchste Attribut wäre vielleicht Herrlichkeit. Like if we were to see heaven for like 15-20 seconds. Also wenn wir den Himmel sehen könnten 15 oder 20 Sekunden lang. And someone says, so what was it like? Und jemand fragt dann, naja, okay, wie war's? It was like dann sagen wir, es war so, es war, it was, naja, man könnte sagen, glory. Einfach herrlich. Okay. Okay. And what else? Und was noch? There's no words. Es gibt aber dann keine Worte mehr. 2 Corinthians chapter 12, Paul said, there's no words that can describe what he saw when he saw heaven. Und in 2. Korinther 12 heißt es auch, dass also Paulus sagt, es gibt keine Worte, um das zu beschreiben, was er gesehen hat. Glory is the closest thing that we can describe. Also einfach eine Herrlichkeit ist das, was dem am nächsten kommt. And then above glory, und über einer Herrlichkeit is holy. Ist noch die Heiligkeit. It's the incomprehensible. Es ist das, was nicht verstanden werden kann. It's the inexpressible. Das, was man auch nicht ausdrücken kann. It's the realm above glory that is untouchable. Und es ist das, was eben über der Herrlichkeit liegt, aber das, was eben nicht mehr greifbar ist. It's what the angels were saying when they saw God. Holy, holy, holy. Und es ist das, was die Engel rufen, wenn sie Gott sehen. Dieses heilig, heilig, heilig. It's the realm that God lives in. Es ist einfach dieser Ort oder diese Sphäre, in der Gott sich befindet. That is just incomprehensible, unexplainable. Und das ist nicht verständlich und nicht erklärbar. It's the realm, it's holy. Es ist einfach in einer Sphäre, die heilig ist. Now, when we pray to God, wenn wir nun zu Gott beten, we are praying to Almighty God. Dann beten wir zu einem allmächtigen Gott. And through Jesus Christ, he's become our father. Und durch Jesus Christus ist er uns Vater geworden. The angels don't call God Father. Die Engel nennen Gott nämlich nicht Vater. When Jesus came, he revolutionized history. Sondern als Jesus kam, hat er die Geschichte revolutioniert. And religion by calling God his father. Und hat die ganze Religion revolutioniert, indem Gott Vater wurde. Were not calling God their father. Denn die Juden haben Gott nicht Vater genannt. The closest thing was Psalm 103:12. Also das, was dem am nächsten kam, war Psalm 103, Vers 12. Where it says, like a father, und dort steht es, also wie ein Vater, God has compassion on us. Hat Gott Erbarmen über uns. But to call God Father, aber also Gott tatsächlich Vater zu nennen, when Jesus came, als Jesus kam, he brought a whole new dimension, hat eine ganz neue Dimension aufgetan. To what we would think of religion. Also eine neue Dimension, was Religion für uns bedeuten kann. He breathed the stars into existence. Er hat die Sterne in Existenz gehaucht. The galaxies are innumerable. Und die Galaxien sind unzählbar. And just within our own galaxy. Und einfach nur innerhalb unserer eigenen Galaxie. I just want to show you the largest star in our galaxy. Möchte ich euch gerne den größten Stern zeigen. And can you bring that up now? The name of the star is called V Canis Majoris. Und der Name dieses Sternes ist V Canis Majoris. Starting with the moon, you see Mercury, and then you see them all contrasted in size. Ihr seht hier unsere Planeten, Mars und die. Can bring up the volume a little bit. It's nice. Yeah, there you go. There's our Earth. Das ist die Erde. And suddenly it's contrasted to Neptune. Und da seht ihr die, den Kontrast zu Neptun. Which is so much larger. Then Saturn comes in, so much larger than Neptune. Saturn herein, der einfach so viel größer ist als Jupiter. Und Jupiter. Then suddenly the sun dwarfs everything. Dann ist natürlich unsere Sonne da, die alles andere sehr mickrig erscheinen lässt. Then you move to the star Sirius. Und dann kommt diese andere Sonne, Stern Sirius. And then suddenly all of that is dwarfed by Pollux. Wird das alles kleiner durch Pollux, ein which weiterer is dwarfed Stern. By und wie das sehr klein aussieht. And it just keeps moving. Arcturus. And now you have this huge star called Rigel. Und jetzt habt ihr diesen riesigen Stern, der which is suddenly dwarfed by Arcturus. Oder Antares. Betelgeuse. And suddenly dwarfed by all these other ones coming. Und jeder schaut kleiner aus. And the last one, the largest star in our galaxy. Und der letzte, der größte in unserer Galaxie, ist V Canis Majoris. V Canis Majoris. It is so big. Und dieser Stern ist so groß. Do you know how big it is? Wie groß? Can you look at your pinky? Also wenn ihr euch den kleinen Finger anseht. And just kind of hold it. Und den kleinen Finger so haltet. And just look at the end of it. Und wenn man sich einfach das letzte Fingerglied and anschaut. Think that's the Earth right there. Wenn man sich denkt, diese Kuppe, die Fingerkuppe ist die Erde. And on the Earth, try to find Europe. Und auf dieser Erde muss man sich jetzt dann mal versuchen, try to figure Europa where you are on the end of your finger. Und also wo du jetzt auf dem Ende deines Fingers wärst. Now let's go to the PowerPoint. Now, if you were sitting in the middle of that stadium, also wenn ihr in diesem Stadion sitzen würdet, looking at your finger, und euren Finger betrachten würdet, V Canis Majoris, dann V Canis Majoris, would be 25 times bigger than that stadium. Wäre 25 mal größer als dieses at Stadion. Least, mindestens. At least. If the Earth is 1 centimeter, und wenn die Erde 1 Zentimeter groß ist, that star is 1 kilometer in diameter. Dann ist dieser Stern 1 Kilometer im Durchmesser. Who are we worshiping? Und die Frage ist, wen beten wir an? Who is our Father? Wer ist unser Vater? This is one galaxy. Das ist eine Galaxie. And he breathed it into existence. Und hauchte sie in Existenz. Who is he? Wer ist er? Indescribable. Unbeschreiblich. Nothing we can put into human words. Nichts, das man in menschliche Worte fassen könnte. Can even begin to touch. Nichts, was man in Worte fassen könnte, kann auch nur das anrühren. Even this word almighty. Was dem nahe kommt. Sogar das Wort allmächtiger. Does it really describe who God is? Beschreibt es wirklich, wie Gott ist? I want you to think of these words. Ich möchte, dass ihr an folgende Worte denkt. The Lord said, when you pray, der Herr hat gesagt, wenn ihr betet, go into your room, dann geht in euer Zimmer and shut the door. Und schließt die Tür. Have you ever done this? Habt ihr das Have you ever schon gemacht? Just obeyed that verse? Einfach nur diesem Vers gehorsam gewesen? Gone into your room and then you hear the door close. Dass ihr ins Zimmer geht und man hört die Tür hinter sich schließen. And you say, I've done that, Lord. Und man sagt dann, okay, Herr, soweit habe ich es gemacht. And you're all alone, just like it says. Und du bist ganz alleine, so wie es hier and you begin to pray to your Father in heaven. Und du beginnst zu deinem Vater im Himmel zu beten. And it says that when we pray to him in secret, he will reward us. Und das heißt, wenn wir zu ihm beten im Verborgenen, dann wird er uns openly belohnen, und zwar publicly, sichtbar, öffentlich. And then it says this, and then Jesus said, und dann sagte Jesus, when you pray, wenn du betest, pray like this, dann bete so. Our Father, unser Vater in heaven, unser Vater im Himmel, hallowed be thy name, geheiligt werde dein Name. Can we just Can we just stay right there for a little while? Und vielleicht können wir hier kurz anhalten. Just think about those words. Und einfach nur über diese Worte nachdenken. We're so familiar with those words. Ja, diese Worte sind uns so vertraut. We've learned them when we were in kindergarten. Wir haben sie gelernt, als wir noch im Kindergarten waren. We can say them backwards, forwards. Wir können sie von hinten und von vorne aufsagen. But Jesus said, when you pray, aber Jesus sagte, wenn du betest, pray like this. Dann bete so. Our Father. Unser Vater. But let's put ourselves where he was when he was saying those words. Aber lasst uns einmal an die Stelle gehen, an den Ort, wo er war, als er diese Worte aussprach. We could look at it two ways. Und man kann es auf zweifache Art und Weise sehen. Was he saying, look you guys. Also hat er gesagt, hört her mal Jungs. You're like a group, okay? Also ihr seid jetzt wie eine Gruppe. You're like brothers. Und ihr seid, ihr seid Brüder. When you pray, pray our Father. Und wenn ihr betet, dann betet unser Vater. Because you're a group. Weil ihr seid ja eine Gruppe. Oder did he include himself in the group? Hat er sich in diese Gruppe mit hineingenommen? Was he saying something more like this? Oder hat er vielleicht gemeint, look, Peter, schau mal, John, Petrus, Johannes, when you guys pray, wenn ihr betet, you pray like this, dann betet so. Our Father. Unser Vater. I wonder if they were just suddenly in awe. Und ich frage mich, ob sie nicht plötzlich also wirklich überwältigt waren, that Jesus included them, dass Jesus sie mit eingeschlossen hat, pray to our Father, dass er sie eingeladen hat, dass sie mit ihm unseren Vater anbieten. I wonder if they were awestruck by the fact, ich frage mich, ob sie wirklich einfach von den Socken waren, dass durch die Tatsache, that Jesus' Father, dass der Vater von Jesus was now their Father, auf einmal ihr Vater war. That it wasn't just nice words, our Father, dass es nicht einfach nur schöne Worte waren, unser Vater. And I think that because of what Jesus said to Mary Magdalene. Und ich glaube das, weil wegen dem, was Jesus zu Maria Magdalena gesagt hat. He rises from the dead. Also er steht von den Toten auf. He appears to her. Er erscheint ihr. She grabs him. Und sie greift nach ihm. And he says, don't hold on to me. Und er sagt, rühre mich nicht an. Because I have not yet ascended. Denn ich bin noch nicht aufgefahren. But go tell my brethren. Aber geh hin und erzähle es meinen Brüdern, that I am ascending, dass ich auffahren werde to my Father, zu meinem Vater and your Father, und zu ihrem Vater and to my God, und zu meinem Gott and to your God, und zu eurem Gott. Jesus is not ashamed to call us brethren. Jesus schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. Er war der einzige Sohn. But in Romans chapter 8, verse 29, aber in Römer Kapitel 8, Vers 29, Jesus is now the firstborn among many brethren, heißt es, dass Jesus auf einmal der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. He had this exclusive place with the Father. Und er hatte diesen exklusiven Platz beim Vater. Begotten of the Father. Der einzig Geborene vom Vater. The Son. Der Sohn. Gabriel was not a son. Gabriel war Michael kein Sohn. Was not a son. Michael ist kein Sohn. No angels were a son. Lucifer was not a son. Kein Engel, Lucifer, niemand ist ein Sohn. It appears that Lucifer became very jealous. Es scheint so, dass Lucifer sehr angry, eifersüchtig, ärgerlich wurde. In Isaiah chapter 14, he said, five times I will ascend above. Und Jesaja Kapitel 14 heißt es fünfmal, dass ich mich erheben werde über. This exclusive relationship that Jesus had. Diese exklusive Beziehung, die Jesus mit Gott hatte, to the Father, zum Vater hatte, he opens it up to all of us. Er hat sie aufgemacht, diese Exklusivität, für uns alle. But it wasn't just something he could just do. Aber es war nicht etwas, das er einfach so tun konnte. It was something that would cost him everything. Es war etwas, das ihn alles kosten würde. He would have to go to the cross. Er hatte oder hätte ans Kreuz gehen müssen. And suffer the passion. Und diese Passion, diesen Leidensweg durchgehen. So that he could open this up to us. Damit er das eben aufmachen kann für alle. So that we could pray. Damit wir beten können. Our Father. Unser Vater. To the Father of Jesus. Und zwar zum Vater Jesu. Like this is something the Holy Spirit has to really open my heart to. Und das ist etwas, das der Heilige Geist wirklich aufschließen muss in meinem Herzen. See, because it says in Hebrews chapter 2 verse 11. Denn es heißt in Hebräer 2 Vers 11. That Jesus made us holy. Dass Jesus uns heilig gemacht hat. So that we could have the same Father. Damit wir den gleichen Vater haben können. Do we have any idea who we are? Und haben wir überhaupt die geringste Ahnung dessen, wer wir sind? 1 John chapter 3 verse 1. 1. Johannes 3 Vers 1. Behold, seht, what manner of love the Father has given unto us. Welche Liebe der Vater zu uns hat. That we would be called the children of God. Dass wir Kinder Gottes heißen sollen. And we do not yet know what we will be like. Und wir sehen es noch nicht oder wissen noch nicht, was wir sein werden. We have no idea. Wir haben keine Ahnung. But when we see him, we will be like him. Aber wenn wir ihn sehen werden, dann werden wir so sein, wie er ist. And those that have this hope, let them purify themselves. Und die eine solche Hoffnung haben, sollen sich reinigen. We have been brought into the realm of the holy. Und so wurden wir in diesen Bereich des Heiligen hineinversetzt. Like when the angels look unto salvation, they look in awe. Also wenn die Engel dieses Errettungswerk ansehen, staunen sie darüber. We are the body of Christ. Denn wir sind der Leib Christi. But most of us, aber die meisten von uns, or all of us, oder alle von uns, for the most part, we just know that theologically. Zum größten Teil verstehen wir das nur theologisch. But the reality of it, aber die Realität is something only the Holy Spirit can impress on our hearts. Ist etwas, das nur der Heilige Geist uns aufs Herz legen and kann. When he does, we have this sense of glory. Und wenn wir das tun, dann haben wir dieses Gefühl von Herrlichkeit. And this sense of the holy. Und diesen Eindruck des Heiligen. He has made us holy. Er hat uns heilig gemacht. He has made us to be something we could never ever imagine. Und er hat uns zu etwas gemacht, das wir uns nie vorstellen könnten. Now, when you pray our Father. Also wenn ihr betet, dann betet unser Vater. Remember that he's my Father. Und denkt daran, dass er mein Vater ist. So when you pray our Father. Aber wenn ihr betet, betet unser Vater. Because he's my Father. Denn er ist mein Vater. And you are my brother. Und ihr seid meine Brüder. So when we're walking around heaven with Jesus. Und wenn wir im Himmel umhergehen mit Jesus. And we're talking with him. Und mit ihm sprechen. And then he says to us that. Und dann sagt er zu uns. I noticed you had a time with Father. Und ich habe gesehen, du hast deine Privatzeit mit dem Vater. How do you like Father? Wie magst du Vater? I love Father. Ich liebe Vater. Yeah, I love Father too. Liebe Vater auch. He's a wonderful Father, isn't he? Ist ein wunderbarer Vater, and he oder? So loves us, doesn't he? Und er liebt uns so sehr, and oder? And we begin to have this understanding, like we are brethren. Und wir haben dann dieses Verständnis davon, dass wir Brüder sind. He has lifted me to his level. Dass er mich zu seinem Rang aufgehoben, he has given me his righteousness. Und dass er mir seine Gerechtigkeit gegeben hat. I'm like lifted into the Trinity in Christ. Und ich bin sozusagen in Christus in diese Dreieinigkeit hineingehoben. I am like part of God. Ich bin sozusagen ein Teil Gottes geworden. Ich habe seine Gerechtigkeit. Und ich bin sein Kind. I was created lower than the angels, but I've been lifted unto glory. Ich wurde geschaffen niedriger als die Engel, aber ich wurde emporgehoben in die Herrlichkeit. Our Father. Unser Vater. In heaven. Im Himmel. Hallowed be thy name. Geheiligt werde dein Name. Now I've spent a lot of time on those words right there because I really want to know what they mean. Und ich habe lange Zeit über diese Worte nachgedacht, weil ich wirklich verstehen wollte, was sie bedeuten. And in the Amplified it says. Und in einer Bibelversion, die das etwas verstärkt. In the New Living Translation. Also in der Neues Leben am Übersetzung. It says, "May your name be kept holy." Heißt es, möge dein Name heilig gehalten werden. Because that word hallow is holy. Denn das Wort hallow ist eben heilig. So holy be your name. Also geheiligt werde dein Name. Okay. Okay. Okay, that's nice. Das holy be your name. Klingt gut. Geheiligt okay, werde dein Father, Name. Who art in heaven, holy be your name. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ja. I checked the Greek grammar on that. Aber ich habe mich in die griechische Grammatik eingelesen. It brings out something interesting. Und es kommt etwas Interessantes dabei heraus. In an aorist imperative passive. Und es ist in einer griechischen Zeitform, die sich aorist nennt, und zwar in der Befehlsform. In a passive, of course, means that the verb is acting upon the noun. Und beim Passiv ist es natürlich so, dass das Subjekt so that's why the word be is in there. Holy be your name. Also geheiligt werde dein Name. And the aorist imperative means this. Und dieser aorist, der Imperativ, bedeutet, the action is commanded at that moment. Dass der Befehl, also die Aktion wird befohlen von diesem Augenblick an. And suddenly it gives a beautiful picture. Und plötzlich ergibt sich ein wunderschönes Bild. When you pray, wenn du betest, and when you say, our Father, und wenn du sagst, unser Vater, in that moment, in diesem Augenblick, make sure that your heart is filled with the highest respect. Sei dir sicher, dass dein Herz mit dem höchsten Respekt gefüllt ist. Because he is in the realm of the holy. Denn er ist in dieser Sphäre des Heiligen. And don't let him be something less than that. Und lass nicht zu, dass er weniger ist we als don't das. Have to figure God out to worship God. Wir müssen ja Gott nicht verstehen, um ihn anzubeten. It is a wonderful thing just to leave him in the holy. Es ist etwas Wunderbares, ihn einfach in dieser Heiligkeit zu belassen. Und ihn nicht da rauszuholen und ihn irgendwie umzuformen in etwas, das wir verstehen können. We get pictures of him, of course. Wir haben natürlich so Bilder von ihm. He cares, he loves, he's faithful. Also er kümmert sich, er liebt, er versorgt, and all of these ist treu. Things, all diese Dinge come into our realm. Und diese Dinge kommen in unsere Weltvorstellung hinein. And when Jesus hinein. Stepped into our world, we saw the Father. Und als Jesus in unsere Welt kam, sahen wir den Vater. And when he died on the cross, the love of the Father was demonstrated. Und als er am Kreuz starb, wurde die Liebe des Vaters demonstriert. And how could someone die such an intense death? Aber wie konnte jemand einen so intensiven Tod sterben? And never sin. Und trotzdem nie sündigen. Never have a bad thought. Nie einen schlechten Gedanken never gehabt say haben. A bad word. Oder ein schlechtes Wort aus seinem Mund hervorkommen lassen. And so lovingly and caringly let himself be crucified. Und so liebend und so fürsorglich wie er war, sich kreuzigen lassen. It's holy. Es ist einfach heilig. It's in another realm. Es ist aus einer anderen Dimension. It was God in the flesh come down. Es war Gott im Fleisch, der herabkam. And this is our Father. Und das ist unser Vater. When we pray, wenn wir beten, pray our Father. Dann beten wir unser Vater. Jesus is telling us, make sure you include me in the prayer. Denn Jesus sagt uns das und er stellt dadurch sicher, schließt mich in dieses Gebet mit ein. He's my Father. Er ist mein Vater. And he's your Father. Und er ist euer Vater. And when you pray this prayer, und wenn ihr dieses Gebet sprecht, let the Holy Spirit lift you into the realm of the holy. Dann lasst zu, dass der Heilige Geist euch emporhebt in diese Sphäre des Heiligen. In Galatians chapter 4 verse 6. In Galater 4 Vers 6. It says that the Spirit of Jesus, it says that the Father sends the Spirit of his Son into our hearts. Heißt es, dass Gott den Geist des Sohnes in unsere Herzen schickt? And that spirit cries, Abba, Father. Und dieser Geist in uns, Abba, oder lieber Vater, so Jesus is living through us. Also ist es so, dass Jesus durch uns he's not lebt. Jealous of us. Es gibt ja keine Eifersucht. He gave up this exclusiveness. Er hat diese Exklusivität aufgegeben. Of the only begotten Son. Die Exklusivität des einzig geborenen Sohnes. Which he always will be, of course. Was er natürlich immer bleiben wird. But he brought us all in. Sondern er hat uns alle mit hineingenommen. He brought us all in. Und hat uns alle eingeschlossen. Through his sacrifice. Durch sein Opfer. So that we would have this unbelievable relationship dass wir eben diese unglaubliche Beziehung haben können. To the one who breathed the stars into existence. Zu dem, der die Sterne in Existenz gehaucht hat. Just want to close with the verse that goes before it. Und ich möchte schließen mit dem Vers, der dem vorangeht. Your father knows exactly what you need before you even ask him. Euer Vater weiß im Vorhinein, was ihr nötig habt. That's a father. Das ist ein Vater. And that's what God wants to be to us. Und das ist das, was Gott für uns sein möchte. Everything we need, he knows. Alles, was wir brauchen, er weiß es. Everything. Alles. We have to dare to step and live in the holy. Und wir müssen uns einfach nur trauen, einen Schritt zu machen und uns in dieser Heiligkeit leben. We have to dare to believe that God knows every second of my life. Und wir müssen uns getrauen zu glauben, dass Gott jede Sekunde unseres Lebens kennt. Every situation. Und jede Situation. Jesus kennt. Said he even knows the hairs on your head. Und Jesus hat gesagt, sogar die Haare auf deinem Haupt. And even beyond that, they are numbered. Und darüber hinaus, sie sind sogar noch abgezählt. They are numbered. Sie haben eine Zahl. God knows us. Und Gott kennt uns. He cares about us. Und er kümmert sich uns. We have to not let our prayer life with God come away from the holy. Und wir dürfen nicht zulassen, dass unser Gebetsleben mit Gott zu Gott ihn runterbringt aus diesem Heiligen. He is almighty. Er ist allmächtig. He is all knowing. Und er ist allwissend. He is all loving. Und er ist allliebend. Who is this God? Wer ist dieser Gott eigentlich? Who has invited us to be his children? Der uns eingeladen hat, seine Kinder zu sein. Who is he? Wer ist das? He has called us to his glory. Who is he? Er hat uns berufen zu seiner Herrlichkeit. Wer ist das? Who is he? Wer ist das? He is worthy of all of our praise. Er ist würdig all unseres Preises. He is worthy of all of our trust. Und er ist würdig all unseres Vertrauens. Even before we ask, he knows what we will ask. Selbst bevor wir bitten, weiß er schon, worum wir bitten werden. What kind of life does that encourage me to live? Zu was für einem Leben ermutigt mich das? We have to dare to believe. Wir müssen uns trauen zu glauben. That our Father has us in the palm of his hand. Dass unser Vater uns in der Handfläche seiner Hand hält. There's no coincidence. Und es gibt keine Zufälle. And we'll just close. Thy kingdom come. Und wir wollen schließen mit Dein Reich komme. Thy will be done. Dein Wille geschehe. Thy kingdom come when? Dein Reich komme wann? Tomorrow. Morgen. Not today. I've got to eat my pizza today. Also heute nicht. Heute möchte ich noch Pizza essen. My wife is making lamb today, and I've got to eat lamb. Oder meine Frau kocht heute noch Lamm. Not this month, because I'm getting married on the 15th. Vielleicht nicht diesen Monat am 15. heirate ich. Please not this summer, because I just bought a new boat. Oder bitte nicht diesen Sommer. Ich habe gerade ein neues Boot gekauft. Not in September, because I'm going to medical school. Denn im September, na da beginnt die Uni auch nicht so gut. Maybe not this year, Lord, because. Vielleicht eigentlich nicht dieses Jahr. My wife's pregnant, and we're going to have a kid in the springtime. Und meine Frau ist schwanger, und im Frühling werden wir ein Kind haben. Yeah. Maybe not in the next 5 years either, because I got plans. Vielleicht doch in den nächsten 5 Jahren nicht. Ich habe da einiges an Plänen. Maybe not even in the next 20 years, if it's not a problem with you. Vielleicht nicht in den nächsten 20 Jahren, also falls es kein Problem ist. I just turned 18. I'm getting married soon, and I gerade 18 geworden, heirate bald. Thy kingdom come. Dein Reich komme. Thy kingdom come. Dein Reich komme. It should be the thing that burns on our heart. Das soll das sein, was auf unserem Herzen brennt. And of course there's so much to do. Of course there's so much to enjoy on earth. Natürlich gibt es so viel zu tun und so viel zu genießen in der Welt. If the angel Gabriel appeared today. Aber wenn der Engel Gabriel heute erscheinen würde. And he said, und sagen würde. Today is the last day. Heute ist der letzte Tag. Tomorrow. Morgen. You don't know the day. Well, this week, you don't know the day or the hour. Oder es, also diese Woche, man weiß nicht Tag noch Stunde. But this week, aber in dieser Woche, that's it. The kingdom's coming. Kommt das Reich. Would I be happy or would I be sad? Würde ich mich freuen oder wäre ich traurig? Thy kingdom come. Dein Reich komme. He has a kingdom. Er hat ein Königreich. The God who created the universe has a kingdom. Und der Gott, der das Universum geschaffen hat, hat ein Königreich. Und er möchte, dass wir darum beten, dass das kommt. And if we pray it would come, Und wenn wir darum beten, dass es kommt, then we prepare ourselves for it. Dann bereiten wir uns auch and darauf we, vor. We want to bring people to it. Und wir möchten auch gerne, dass Menschen dabei sind. Thy will be done. Dein Wille geschehe. Thy will be done. Dein Wille geschehe. Lord, I have this short life. Herr, ich habe ein kurzes Leben. Your will be done, please. Dein Wille soll geschehen, bitte. I'm so selfish. Ich bin so selbstsüchtig. You have to show me your will. Du musst mir einfach deinen please, Willen zeigen. If I'm not listening, bitte, bonk, wenn ich nicht zuhöre, bonk, come on, please, Lord, dann schlag I have mich. One dann, life. Ich habe nur ein Leben. Don't let me just slide by. Lass mich nicht einfach daran vorbeischlittern. Our Father, unser Vater in heaven. Im Himmel. Oh boy, are you awesome. Du bist unglaublich. Wow, you are in the holy. Du bist im Heiligen. Wow. Thy kingdom come. Dein Reich komme. I can't wait. Thy will be done. Und ich kann es nicht erwarten. Dein Wille geschehe. On earth, in my life. Auf der Erde. As it is in heaven. In meinem Leben, aber auch im Himmel. Let's spend a little bit more time with the Father, huh? Lass uns einfach ein bisschen mehr Zeit noch mit dem Vater verbringen. Find a place where you can close the door. Findet einen Ort, wo ihr die Tür schließen könnt. And when you hear the door close, wenn ihr hört, wie die Tür sich schließt, just have the sense of the holy. Dann habt einfach diesen Eindruck des Heiligen. And I'm going to talk to the creator of this universe. Dass ich jetzt alleine bin und ich werde jetzt mit dem Schöpfer des Universums sprechen. Who is my Father. Er ist mein Vater. Let's pray. Wir wollen beten. Father in heaven. Vater im Himmel. You are our Father. Du bist unser Vater. Not just ours, but the Father of Jesus. Nicht nur unser Vater, sondern auch Jesu Vater. And through Jesus you've raised us to a level. Und durch Jesus hast du uns emporgehoben. That we have actually just no idea how to comprehend who you've made us to be. In eine Höhe, von der wir uns gar nicht vorstellen können, wozu du uns gemacht hast. We can only look to Jesus. Wir können nur auf Jesus schauen. By faith. Im Glauben. And to know that we are brethren. Und wissen, dass wir Brüder sind. And this hope is just on the other side. Und diese Hoffnung liegt einfach auf der anderen Seite. And the sufferings of this present time. Und die Leiden der gegenwärtigen Zeit können nicht verglichen werden mit der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Seht, welche Liebe der Vater zu uns hat. Dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Die Kinder Gottes. Sons and daughters Söhne und Töchter Gottes. Sons and daughters. Söhne und Töchter of Almighty God. Des allmächtigen Gottes. Maybe you're here this morning and you've never given your heart to the Lord. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast dein Herz noch nie dem Herrn gegeben. You don't have the sense that I am a child of God. Du hast nicht dieses Gefühl des Kindseins. You've never personally received His love for you. Du hast noch nie persönlich seine Liebe für dich angenommen. I want to pray for you this morning. Möchte gerne für dich heute Morgen. I want to invite you to pray with me. Möchte dich einladen, dass du mit mir betest. God will respond. Und Gott wird antworten. He is there, he loves you. Er ist da und er liebt dich. He sent Jesus to die for you. Und er hat Jesus gesandt, um für dich zu sterben. And Jesus rose from the dead. Und Jesus ist von den Toten auferstanden. He's alive today and he knows you. Und er lebt heute und er kennt dich. And he loves you. Und er liebt dich. Pray with me. Bitte mit mir. A simple prayer. Ein einfaches Gebet. God forgive me. Gott vergib mir. God forgive me of my sin. Gott vergib mir meine Sünde. And cleanse me. Und reinige mich. Wash me clean. Wasche mich rein. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. Cleanse me. Reinige mich. Jesus, the Lamb of God. Jesus, das Lamm Gottes. Who gave His blood for our sin. Hat sein Blut für unsere Sünde. Say these words very quietly. Und sprich das für dich aus, leise. Father, cleanse me. Vater, reinige mich. Be my Father. Sei mein Vater. God, cleanse me. Be my Father. Gott, reinige mich. Sei mein Vater. Bitte. Receive me into your family. Nimm mich auf in deine Familie. We pray. Ich bitte dich. For the church this morning. Und für die Gemeinde heute Morgen. Father, I pray. Vater, ich bitte. That your spirit would show us. Dass dein Geist uns offenbart. A little bit more clearly. Ein bisschen mehr noch. That we are your children. Dass wir deine Kinder sind. That your glory would shine in our hearts. Dass deine Herrlichkeit in unseren Herzen strahlt. And that love, that glory would be expressed to one another. Und die Liebe, die durch diese Herrlichkeit ausgedrückt wird. In a church family. In der Gemeindefamilie. We thank you. Wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.